Wie schnell dann aus dem Gedächtnis der Menschheit all das sich verflüchtigte, was von den Vätern ererbt, nicht durch eigenes Nachschaffen und Nachgestalten erworben, unbesessen verloren geht, würde diese nächste Generation mit Schaudern ersehen, oder besser und furchtbarer noch, sie würde es nicht mehr ersehen, da alsbald keiner mehr da wäre, der im erlebten Besitz fassender Kräfte und erfasster Erbgüter überhaupt begriffe, welch Furchtbares sich rund um ihn vollzogen hat. Und nun denke man sich den beweglichen Geist als einzigen Verwalter von Recht, Medizin, Staatskunst, Literatur, Kunst, Geschichte, Philosophie, Mathematik, Chemie, Naturkunde und Biologie, um nur flüchtig zusammenfassend aufzuzählen, welche Wissenszweige bei jüdischer Invasion von Grund aus anders werden, um die furchtbare Tragweite der den deutschen Geist vernichtenden Weltordnung ahnend vorauszuempfinden. Es muss jedermann empfohlen werden, die Weisen von Zion, 16. Sitzung, Seite 119 bis 121 gründlich zu lesen. Denn hier haben wir das Ausmerzen all dessen, was aus der Geschichte Erhebendes und Großes im Sinne dieses Geistes geleistet wurde, die Einschränkung des Unterrichtsstoffes in genauer Abgrenzung des jeweiligen als unverrückbar aufgezwungenen Standes und Berufes und des nach dem Sinne seiner beweglichen Vergewaltiger für ihn Wissenswerten, die Abschaffung und unbarmherzige Beseitigung der Lehrfreiheit, den allmählichen Übergang zu den Glaubenssätzen rein jüdischen Bekenntnisses, das Ertöten im Keime jeder selbstständigen Meinung, in jenem Keime, den ein fassendem Geiste gemäßer Unterricht in die jugendlichen Seelen einsenke und heranreifen ließe. Kurz, die absolute Mechanisierung des fassenden Geistes durch die Erziehung in einer Weise vorgesehen, wie sie herzbeklemmender und tödlicher nicht gedacht werden könnte. 32. Wie ist es nun möglich, seit Jahrtausenden eingewurzeltes Empfinden aus den Hirnen der arischen Menschheit derart auszujäten, dass sie sich die Weltherrschaft des beweglichen Geistes ohne Widerspruch gefallen lässt? Das war, ist und wird die große Frage und das einzige Ziel des Judentums sein und bleiben, bis dieses die Maske fallen lassen kann, um einer neuen, entgeistigten und entichten Generation seine furchtbare Weltmacht hüllenlos zu entschleiern. Und da ist es wieder, jenes einzige, allgegenwärtige, unfehlbare Allunheilmittel, welchem das Judentum die allmählich wachsende Strukturlosigkeit der Wirtsvölker und seinem eigenen Aufstieg, respektive sein Überrollen der amorph gewordenen Unterschichte verdankt, ja welches im Grunde mit der beweglichen Struktur geradezu identisch ist. Und abermals und zum dritten Male müsste in Riesenlettern das Wort Schwindel über alledem prangen, was zur Ertötung des arischen, zum Aufbau des jüdischen Geisteslebens bis zum heutigen Tage von Zion versucht und geleistet wurde. Diesen Schwindel, der entweder darin besteht, dass die geforderte Scheingestalt vorgetäuscht wird, um die wahre Zerstörung einschmuggeln, oder darin, dass Gutes, dem fassenden Geiste gemäßes, ihm als Falsches und Schädliches ausgeredet, das Zersetzende und Verwirrende, aber mit allen Künsten der Psychagogie eingeredet wird, werden wir nun auf all den oben erwähnten geistigen Gebieten nachzuweisen und aufzuspüren haben und wollen bei dem beginnen, was ja Grundlage und Ausgang für Satzungen, Gebote, Lebensdeutungen und sittliches Verhalten im Allgemeinen bildet. Da aber heißt es bei den Weisen von Zion, Seite 93, die Auslegung der Gesetze. Da wir die bestehenden Gesetze nicht plötzlich ändern können, so haben wir ihren Sinn durch widerspruchsvolle Deutungen vollkommen entstellt. Auf diesem Wege erzielten wir über Erwarten große Erfolge. Zunächst wurden die Gesetze durch die vielen Deutungen verdunkelt und dann allmählich in ihr Gegenteil verwandelt. Die Staatsleitung verlor jede Übersicht und konnte sich schließlich selbst in der äußerst verworrenen und widerspruchsvollen Gesetzgebung nicht mehr zurechtfinden. Wenn man solche Sätze liest, dann fällt es einem geradezu wie Schuppen von den Augen, und das seltsame Unbehagen, die Qual und Unsicherheit, wie wir sie alle in Dingen des Rechts schon seit langem scheinbar als unvermeidliche und mit der Materie zusammenhängende Tatsache hinzunehmen gewohnt sind, finden ihre erlösende oder besser gesagt tief bedrückende Erklärung. Wer aber wüsste nicht, wie durch Novellen, Entscheidungen oberster Gerichtshöfe, Hofkanzleidekrete zu schier allen Paragraphen des Straf-, Handels- und Zivilrechts derart Ergänzungen, neuartige Ausdeutungen, Verklausulierungen und immer wieder mögliche Ausnahmefälle geschaffen wurden, sodass der Rechtsunsicherheit, der Beeinflussbarkeit der Richter durch psychagogische Advokatenkniffe, dem Verwirren, Verwischen und Verdrehen jeglichen eindeutigen Standpunktes ungehindert Tür und Tor geöffnet wurde? Und nun denke man sich erst die heillose Verwirrung dadurch auf die Spitze getrieben, dass nicht nur der bewegliche Geist mit Verdrehung und Vergewaltigung an den ehernen Pforten des Rechtes rüttelt, sondern gar hinter diesen Pforten der gleiche Geist der Beweglichkeit die festesten Stützen der Rechtsprechung wanken macht und zu ihrer Untergrabung und Erschütterung unheilvoll Beihilfe leistet. Und hier muss es denn klipp und klar herausgesagt werden, dass, wenn das Wort Recht irgendeinen haltbaren, dauernden und allgemein gültigen Sinn haben soll, dies einzig und allein möglich ist, sofern die Rechtsprechung einzig und allein fassendem Geiste zum Hüten und Verwalten anheimgegeben ist. Denn einzig und allein, wo ich fasse und erfasse, was wahr und falsch ist, aber auch dann mit fest zugreifender Hand Gefasstes umklammert halte und mir durch kein Drehen und Deuteln aus geballter Faust mehr entreißen lasse, nur da bleibt Recht Recht und Unrecht Unrecht, so dass das Gesetz Hort und Schutz der Sittengebote, der Verfassung und des Staatsgedankens zu bleiben vermag. Und wenn ein Bismarck es unverblümt aussprach, dass er nicht mehr den Gerichten seines Vaterlandes sich anvertrauen möchte, wenn der Jude zur Rechtsprechung zugelassen wird, so steckt hierin die tiefe Einsicht eines der größten Repräsentanten des fassenden Geistes, die in aller Rechtsprechung fernzuhaltende Beweglichkeit. Man verstehe uns nur recht, selbst bei bestem Willen und rechtschaffenster Veranlagung, also subjektiv absolut ehrenhaften Charakter, den wir ohne weiteres jedem jüdischen Richter zubilligen, ist, abgesehen von der beweglichen Struktur, ja auch im psychischen Verhalten, in der Position zum Wirtsvolke, die Sehnsucht und Anpassungsphänomene zeitigen muss, nicht jede völlige innere Freiheit und Unbefangenheit anzutreffen, ohne welche willensungetrübte Rechtsprechung nicht möglich ist. Denn wer nicht gewollte, also jüdische Geistigkeit von sich stößt, wer ersehnte Struktur doch irgend zu mimen oder doch bewusst darzustellen beflissen ist, der besitzt nicht jenen gleichmütig unbe- und unentwegten Seelenzustand, aus welchem das Recht, wie eine von Gott gesandte, vom Wunsch und Wille ungetrübte Entscheidung erfließt. Und wenn zum Beispiel der jüdische Staatsanwalt oder Richter gerade in allen Verfehlungen des spezifischen Judentums als unbarmherziger und unerbittlicher Be- und Verurteiler auftritt, so ist auch dies begleitet von einem seelischen Phänomene des inneren Abrückens und sich Wegwendens von Dingen, die der so Richtende vor der Welt und vor sich selbst als ihm in keinerlei Weise zugehörig unterstreichend zur Anschauung bringen will. In wessen Seele aber beim Akte der Rechtsprechung irgendeine andere Regung mitspricht oder auch nur leise mitschwingt, als die rein erfassenden Betrachtens des vorliegenden Falles, dem kann das Recht, Recht zu sprechen, nimmer zugesprochen werden.